Und keine Seele weiß, welche Freuden für verborgenen für sie bereits gehalten werden, als Lohn dafür, was sie zu tun pflegten. Keiner weiß darüber. Allah Ta'ala beschreibt uns in mehreren Suren das Paradies. Warum? Warum haben wir dieses Thema gewählt? Warum sprechen wir über das Paradies? Wir lesen im Koran und in der Sunna viele Sachen. Was ist das Ziel dafür? Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns das nicht als Geschichte. Oder, dass wir Spaß daran haben und dass du hörst und dass du ein bisschen träumst. Nein. Nein. Du bist als Muslim, du musst daran fest glauben, dass Allah ta'ala das Paradies vorbereitet hat und damit du dafür arbeitest und damit du dich dafür vorbereitest. Das ist die erste Sache. Zweitens, liebe Brüder und Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala hat mehreren Gesandten, tausende Gesandten geschickt, damit sie die Menschen von der Hölle schützen. Damit sie die Menschen von der Hölle schützen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war in Mekka und er kam in den Märkten raus und er ruft allen Leuten: Ja, Qaum, o mein Volk, Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Sagt la ilaha illallah, dann habt ihr den Erfolg erreicht. Dann werdet ihr von der Hölle geschützt. Qulu la ilaha illallah, für dieses Wort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, dass wir uns beeilen und dass wir wie Wettrennen machen, wenn es um Paradies geht. Das heißt, jeder muss sein Maximum geben und jeder muss seine Kraft geben, damit er zu den Besten gehört. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Beeilt euch, sagt Allah zu seinen Jüngern, beeilt euch zur Vergebung von eurem Herrn und um ein Paradies. Beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereit. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefährten auf eine harte Schlacht, wo die Muslime wenig waren und wo die Kuffar von Mekka sie alle entwurzeln wollten, wo sie alle vernichten wollten. In Ma'rakat Badr. Sie waren 314 Leute und die anderen waren Tausende. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sah seine Leute, dass sie wenig sind, aber sie haben eine Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt ihnen genauso wie diese Ayah: Qumu ila jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Er sagt ihnen: Steht auf, kommt, geht zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde. Ein Gefährte heißt Umayr ibn al-Himam oder ibn al-Haddam. Dieser Mann hat das gehört. Der Prophet sagt ihnen: Verteidigt, geht zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel und der Erde ist. Der Mann hat das gehört, er sagt: Bach, Bach. Das ist eine arabische Redewendung. Er sagt ihm: Warum sagst du Bach, Bach? Er sagt ihm: Ja, Rasulallah, ein Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde, Er sagt ihm ja. Er hatte ein paar Datteln in Hand, was er gegessen, essen wollte. Und er guckt auf seine Datteln. Er schmeißt sie auf die Erde. Er sagt, Wallahi. Er redet mit den Datteln und er sagt, Wallahi, das wäre mir ein langes Leben und eine lange Zeit, wenn ich darauf warte, bis ich euch zu Ende esse. Ich habe keine Zeit dafür. Er geht durch, er kämpft, er kämpft, er kämpft, bis er gefallen ist. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam und er sagt zu seinem Gesandter, er ist im Paradies. Das sind Leute, sie haben die Offenbarung, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gehört. Und sie haben das verstanden und sie haben danach gestrebt mit guten Taten. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch in Surat al-Hadid eine ähnliche Ayah. Sabiqu ila maghfilatin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ard as-samaa'i wal-ard. U'iddat lil-ladhin aamanu billahi wa rusulihi. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite des Himmels und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will. Und Allah besitzt große Huld, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala hat das Paradies erschaffen. Und er hat Jibril, der beste Engel, er sagt ihm, ja Jibril, geh und guck auf das Paradies, guck da. Jibril, alaihissalam, geht, der Hadith ist sahih, er geht zum Paradies, er guckt, was Allah erschaffen hat, er kommt zurück, er sagt ihm, ja Allah, Wallahi, er schwört bei Allah, Wallahi, wenn die Gläubigen oder wenn die Menschen das wissen würden, jeder, der dieses Paradies sehen wird, er wird sein Bestes machen, dass er da reinkommt. Nur so, wenn ich das gesehen habe, nur ein Dumme, der sowas nicht tut. Allah Ta'ala hat um das Paradies wie Prüfungen und Schwierigkeiten erschaffen. Um das Paradies. Wie zum Beispiel Geduld. Oder gutes Benehmen. Beten. Fasten. Er hat das um das Paradies. Vor dem Eingang des Paradies. Und er hat das erschaffen. Wie Krankheiten und Prüfungen und starke Prüfungen und Ungerechtigkeit. Also was? Dann hat er zu Jibril a.s. gesagt, ja Jibril, geh und guck auf das Paradies. Jibril geht hin und guckt und er kommt zurück und sagt, ja Allah, ich habe Angst, dass keinen von deinen Dienern da reinkommt. Dass kein von deinen Dienern reinkommt. Und dann hat er die Hölle erschaffen. Er sagt ihm, ja Jibril, geh und guck auf die Hölle. Jibril geht. Und er kommt zurück und sagt, ja Allah, ich schwöre bei dir, keiner, der sowas sieht, der wird sich diese Hölle nähern. Jeder, der sowas sieht, er wird sich davon viel, viel entfernen. Und dann hat Allah Ta'ala um die Hölle Sachen erschaffen, die ausgeschmückt sind, die schön aussehen, die Geld, Reichtum zum Beispiel, wo die Nefs, wo die Seele sich zuneigt, Begierden, Frauen, obwohl das alles, man kann das alles im Erlaubten sehen, benutzen, aber wenn es im Verbotenen, das führt, das kann zum Verbotenen. Lebens. Dann kam Jibril und er guckt darauf und kommt zurück. Er sagt, ja Allah, ich habe Angst, dass alle Menschen da reinkommen. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bil shahawat. Al-Jannah, das Paradies, wurde mit den Sachen umgekreist, die für die Seele schwer sind, wie eine Last sind. Und die Hölle wurde damit umgekreist, alles, was zu Begierden gehört. Was zu Begierden gehört, da liegt das um die Hölle. Aber um ein Gleichgewicht zu schaffen, hat Allah Ta'ala uns das Paradies genau beschrieben, damit wir wissen, was auf uns zukommt, wenn wir gut sind und wenn wir auf dem guten Weg sind. Wallahi, man wundert sich von einem, der sein Paradiesgarten, seine ewige Glückseligkeit für ein bisschen Spaß verkauft. Man wundert sich, dass man die Paläste, die aus Gold und Silber gebaut wurden, dass er das verkauft mit einer Villa aus Zement, die nur 60 oder 70 Jahre alt sein kann, wo er 60 Jahre verbringen kann. Die Menschen verkaufen das Paradies mit ein bisschen Geld, mit bisschen Begierde. Und deswegen erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das Paradies so schön gemacht hat. Und eine besondere Sache, eine Besonderheit für das Paradies, dass Allah das Paradies mit seiner Hand erschaffen hat. Das ist eine Besonderheit. Viele Sachen, Allah Ta'ala sagt, sei und es wird. Das Paradies aber, genauso wie Adam, der erste unserer Urvater, Allah hat ihn mit seiner Hand erschaffen. Er hat ihn mit seiner Hand erschaffen. Aber wir alle, wir kommen im Stamm Adams durch einen Samenerguss. Aber Adam wurde besonders von Allah mit seiner Hand erschaffen. Auch das Paradies wurde mit der Hand Allahs erschaffen. Allah Ta'ala sagt uns, La yastawi ashabun nar, La yastawi ashabun nar wa ashabun jannah, ashabun jannati humul faizun. Nicht gleich sind die Insassen des Höllenfeuers und die Insassen des Paradiesgartens. Die Insassen des Paradiesgartens sind die Erfolgreichsten. Das sind die erfolgreichen Leute, die den Erfolg erzielen. Und deswegen, Allah Ta'ala gibt eine wichtige Bedingung, damit du das Paradies betreten darfst. Sonst darfst du die nicht. Kein Mensch, der die Beigesinnung zu Allah Ta'ala gemacht hat, dass er einen anderen Gott außer Allah gedient hat, entweder Sohn Gottes oder ein Götze oder egal was das ist, solcher Mensch kommt nie ins Bad. Deswegen sagt Allah im Koran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Derjenige, der die Beigesinnung zu Allah macht, Allah hat ihm das Paradies verboten. Es ist verboten für ihn, ins Paradies einzutreten. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Ihr werdet nie ins Paradies reinkommen, erst wenn ihr fest glaubt, wenn ihr glaubt an Allah und an den Jenseits. Was bringt uns dazu, dass wir über das Paradies sprechen? Es reicht ihre Schönheit. Das Paradies ist so Allah Ta'ala hat in mehreren Ayat im Koran das Paradies beschrieben. Und wir werden das inshallah Ta'ala in mehreren Kapiteln bearbeiten. Heute inshallah werden wir darüber sprechen, ist das Paradies schon erschaffen? Existiert das Paradies schon oder nicht? Nummer eins. Nummer zwei, wo ist das Paradies? Wo ist Paradiesgarten? Das werden wir heute inshallah besprechen. Danach inshallah ta'ala in den nächsten Tagen werden wir mehrere Kapitel studieren. Die Türen des Paradieses, wie sie aussehen, wie groß sie sind, was sind die Besonderheiten an diesen Türen, die Größe von dieser Türen, wir beschreiben diese Türen ganz genau, wie von Sunna beschrieben wurde, der Abstand zwischen diese Torpfosten zu anderen Torpfosten, dieser Abstand, diese Kante und der Schlüssel des Paradieses. Der Paradies hat einen Schlüssel. Ein anderes Kapitel, der Ausweis und der Passport, dass du ins Paradies eintreten darfst, was du zeigen musst und vorzeigen musst. Ja, es gibt da keinen Betrug und falsche Visum und sowas. Gibt's nicht. Ja? Ein Ausweis für das Paradies. Und es muss gestempelt werden. Was ist der Stempel dafür, der drauf liegt? Der Weg zum Paradies am Tag der Auferstehung, wenn die Leute ihre Abrechnung bekommen, ist eins und einzig. Es gibt nicht mehrere Wege. Nur ein Weg. Wir werden auch darüber sprechen. Die Stufen des Paradieses. Wir werden darüber sprechen, über die höchste Stufe des Paradieses und deren Namen. Die Ware, die Allah seinen Diener vorstellt und der Kaufvertrag zwischen Allah und seinen gläubigen Dienern im Paradies. Darüber werden wir auch sprechen. Der Sehnsucht des Paradieses nach den Gläubigen und ihre Fürsprache für sie. Die Namen des Paradieses und deren Bedeutung. Die Paradiesanzahl und ihre Arten. Paradies, was Allah mit seiner Hand erschaffen hat. Was ist die? Die Türen, die Türenöffner. Es gibt Leute, Aufseher, die da vorstehen. Wir werden auch über sie sprechen. Die Türenöffner und die Aufseher des Paradieses. Der Erste, der das Paradies, der an den Paradiestür klopft. Die erste Nation, die das Paradies betritt. Die ersten Menschen dieser Nation, die das Paradies betreten und dem beschreiben. Die Armen und die Reichen und ihre Eintritt im Paradies, die das sein werden. Die Frauen des Paradieses. Und was lässt sich wissen? Was die Frauen sind. Und da ist auch ein extra Kapitel. Die Frauen sind die meisten, also Sachen, die Allah Ta'ala auch im Koran und die in Sunna sehr genau beschrieben wurden. Und darüber werden wir inshallah Ta'ala kommen. Die Frauen sind die meisten Bewohner des Paradieses, sowie auch in der Hölle. Nicht nur in der Hölle, wie wir das letzte Mal gesagt haben. Sie sind auch die meisten Bewohner des Paradieses. Leute, die das Paradies ohne Abrechnung betreten werden. Die Beschreibung vom Sand des Paradieses und die Pflanzen. Das Licht und die weiße Farbe des Paradieses. Beschreibung von Wohnräumen, Zelten und Palästen. Wie betreten die Gläubigen das Paradies und der offizielle Empfang, wie der Empfang sein wird. Wie sehen die Gläubigen im Paradies aus? Ihre Größe, ihre Schönheit, ihr Verhalten, ihre Zähne und viele andere Sachen. Wie lebt derjenige, der in der höchsten beziehungsweise niedrigsten Stufe des Paradieses wohnt. Der Wind im Paradies. Adam im Paradies. Die Bäume, die Parks und Schatten im Paradies. Palmen, die Treppen des Paradieses. Auch die Tiere, verschiedene Tiere. Die Früchte und deren Arten und Beschreibung. Die Flüsse und Bäche und Seen und deren Arten. Die Berge des Paradieses. Die Ernährung und das Trinken im Paradies. Und die Gläser und die Geschirr, also alles, was mit Geschirr zu tun hat, wie das im Paradies aussehen wird. Kleidung, Schmuck, Handtücher, Decken, Kopfkissen, Teppiche, Stühle, Liegen, Zelten, Betten, alles ist beschrieben. Und das ist aber, wir kommen alles dazu schauen. Diese Knaben, diese Diener des Paradieses, die dort sind, die Gläubigen bedienen, wie sie auch aufs Aussehen werden. Die Frauen und ihre Beschreibung und ihre Art und ihre Schönheit. Von wo wurden diese Frauen al-Hur al-Ayn, das sind die Frauen des Paradieses, von wo wurden sie erschaffen? Was ist ihre Morgengabe? Wie sie aussehen? Wie ihr Gesicht aussieht? Wie ihr Haar aussieht? Alles, inshallah ta'ala, ist beschrieben. Aber auch, es wurde genau beschrieben, über das Eheleben und auch wie der Gläubige mit seiner Ehefrau im Paradies das Eheleben hat. Schwangerschaft und Geburt im Paradies. Das ist auch ein Kapitel, was wir bearbeiten werden. Gibt es sowas oder nicht und wo sind die Beweise? Paradies singt. Paradies singt. Du hörst Gesang, was du niemals in deinem Leben gehört hast. Nicht nur Paradies. Wenn der Wind auf die Bäume schlägt, dann hörst du eine ganz schöne Melodie von Gesang, was du niemals in deinem Leben gehört hast. Auch die Bäume singen und auch der Wind singt. Transportmittel im Paradies. Daimler Chrysler im Paradies. Was ist da? Was gibt's da? S-Klasse im Paradies. Wie sieht die S-Klasse dort aus? Besuchen wir einander im Paradies? Reden wir über die Geschehnisse in diesseitigem Leben im Paradies? Kennen wir einander in der Zeit? Märkte und Einkaufszentren im Paradies. Gibt sowas? Es gibt auch sowas. Einkaufszentren und Märkte im Paradies, wie sie aussehen. Der Besuch der Gläubigen zu Allah Ta'ala. Die Gläubigen werden Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, besuchen. Königreiche und Könige des Paradieses. Sehen wir Allah Ta'ala im Paradies? Werden wir mit Allah Ta'ala im Paradies sprechen und reden? Allah Ta'ala wird scheinen und er wird mit seinen Diener sprechen und darüber werden wir ein extra Kapitel machen. Begrüßung von Allah zu seinen Dienern, wie er sie begrüßt und wie er erscheint. Ewigkeit des Paradieses. Ist Paradies ewig oder es kommt ein Tag, wo es nichts mehr existiert, wo alles ins Null geht? Darüber werden wir auch sprechen. Der Letzte, der das Paradies betritt, was ist er und was hat er und was bekommt er? Und dann sprechen wir auch über die Tiere im Paradies. Pferde, auch Schafe, Ziegen und Vögel und andere Tiere, wie sie dort aussehen werden. Sie sehen anders als hier. Wir kennen nur den Namen davon. Und deswegen, inshallah ta'ala, bereitet euch dafür, dass wir, inshallah ta'ala, im Paradies demnächst fliegen werden. Deswegen lade ich euch ein, dass ihr mit mir ins Paradies reinkommt. Wir werden erstmal klopfen in der Tür des Paradieses. Klopfen heißt, wir werden über das Klopfen sprechen. Und wir werden die Tür in der Tür reintreten. und sie werden das beschreiben, wie der Empfang sein wird. Und was ist am Anfang des Paradieses? Und dann kommen wir rein und gehen wir überall in allen Orten des Paradieses. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in mehreren Ayaten, und dazu gehört okay, es gibt hier ein paar Fragen, aber diese Fragen werden wir inshallah ta'ala alle in mehreren Kapiteln bearbeiten. Deswegen, was ist dein Beweis, dass Allah ta'ala das Paradies mit Hand erschaffen hat und sowas? Dazu werden wir ja in den nächsten Tagen kommen, also nächsten Wochen, dass wir jede Sache inshallah ta'ala mit Beweise, natürlich mit Beweise machen werden, inshallah, erklären werden. Allah Ta'ala, ich habe für euch hier, werden wir heute ein bisschen allgemein über das Paradies sprechen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn du in Paradies reintrittst, du wirst nur dich wundern, was da ist, du kennst nur den Namen dafür. Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagt, Wallahi, das was wir zum Hören bekommen im Koran, was im Paradies ist, das sind nur die Namen. Aber in Tatsache, keiner weiß darüber. Guckt mal nur die Eier, die ich heute gelesen habe. Habt ihr euch mal einmal vorgestellt, ein Glas aus Silber? Wie? Glas, durchsichtiges Glas, aber Silber. Gibt's doch nicht. Glas ist Glas. Aber es gibt die Gläser, die im Paradies sind, das haben wir in dieser Eier gelesen. Es ist ein Silber, Glas in Silber. Das finden wir nie. Kein Mensch findet das auf der Erde. Hier finden wir sowas nicht. Glas ist Glas und Silber ist Silber. Das ist ein Glas, ein Becher aus Silber, aber der Glas ist, subhanallah. Es gibt Gläser aus Gold, shukran. Ja, ich habe auch so viele Fragen von letzter Woche. Vielleicht werden wir, inshallah ta'ala, heute ganz genau über mein Kapitel sprechen, ob das Paradies existiert, und lassen wir die genaue Beschreibung für die nächsten Wochen. Liebe Brüder, ein Moslem, der Sunnite ist, der zur Sunna Jama'a gehört, der muss daran festglauben, dass das Paradies existiert. Nur ein Neuerungsträger, nur Irrgehende, die daran glauben, dass das Paradies noch nicht erschaffen ist, weil sie mehrdeutige Ayaten von dem Koran nehmen und sie verstehen das mit ihrer Philosophie. Es gab Leute von den Muslimen, die behauptet haben, dass das Paradies, was Allah Ta'ala im Koran beschreibt, noch nicht erschaffen ist. Er sagt uns nur, was er für uns hat am Tag der Auferstehung. Das Paradies ist noch nicht da, sagen sie. Das, was er uns erzählt und was Allah Ta'ala im Koran und Sunna erzählt, das ist nur die Beschreibung, wie das Paradies aussehen wird. Sie nehmen Beweise von der Koran und von der Sunna, aber die Beweise sind mehrdeutig, nicht eindeutig. Zum Beispiel, Allah Ta'ala sagt uns, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod schmecken. Jede Seele wird den Tod schmecken. Dann sagen sie, jede Seele wird den Tod schmecken. Jede. Das heißt, auch diejenigen, die im Paradies sind, wie Al-Hur al-Ayn, die Frau des Paradieses, wie diese Knaben, diese Diener, die dort sind, und auch das Paradies selber. Das heißt, sie werden sterben. Deswegen, wenn das Paradies existieren würde, dann wird alles zunichte gehen. Weil Allah Ta'ala sagt, jeder wird sterben. Am Tag, vor dem Tag der Auferstehung, alle Menschen, alle Engel werden sterben. Außer Allah. Allah Ta'ala sagt dazu, Kullu man alayha fan. Jeder wird zunichte gehen. Jeder. Und er sagt in einer anderen Reihe, Kullu shay'in halikun illa wajhuh. Jeder wird in die Nichte gehen, außer Allahs Angesicht, subhanahu wa ta'ala. Also von dieser Aya sagen sie, das Paradies existiert für uns nicht. Warum? Es ist nicht nutzlos, dass Allah das Paradies jetzt vorbereitet und so. Und dann kommt ein Tag, die geht in die Nichte und danach macht er nochmal ein. Was ist das, sagen sie? Wir sagen, das ist, wie die Gelehrten des Islams gesagt haben, das ist ein Verständnis von euch. Das ist eine Unwissenheit, weil ihr die Ayaten so nimmt, ohne andere Ayaten zu betrachten und ohne andere Beweise zu betrachten. Guckt mal eine Sache, eine Information. Für meine Serie, die ich euch jetzt vortragen werde, habe ich mehrere Bücher genommen von Großgelehrten des Islams. Zu ihnen gehört ein Buch von Ibn al-Qayyim, rahimahullah, der Schüler von Ibn Taymiyyah, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, ein bekanntes Buch, er erzählt nur über das Paradies. Ein anderes Buch von Imam al-Qurtubi, von Andalusien. Der Imam al-Qurtubi hat das Buch al-Tadkira, fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhir. Das ist auch ein Buch, wovon ich Informationen nehme. Ein anderer Kitab Sifat al-Jannah, die Beschreibung des Paradieses von Al-Hafidh Diyar al-Din Abu Abdullah al-Maqdisi. Anderes Buch, Bustan al-Wa'idin wa Riyad al-Sami'in von Großgelehrter al-Imam Ibn al-Jawzi. Das sind alle große Imams. Und Ihya ulum al-Din von al-Imam Abi Hamid al-Ghazali. Und von unseren heutigen Gelehrten wie Al-Allama Abu Bakr al-Jazairi hafidhahullah, er hat auch ein Buch geschrieben über die Beschreibung des Paradieses, Na'im al-Jannah. Und von hier nehmen wir inshallah ta'ala die Beweise, die gesunde Beweise des Sunnah. Diese Leute, die behauptet haben, dass das Paradies nicht existiert, haben andere Ayat nicht in Betracht genommen. Zum Beispiel, Allah ta'ala sagt im Koran, Surat al-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Er beschreibt, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Himmel emporgehoben wurde, was hat Allah ta'ala über ihn gesagt? Und er sah ihn. Er sah ihn, also Muhammad sah Gott Jibril, er sah ihn ein anderes Mal herabkommen beim Siderbaum des Endziels. Über den siebenten Himmel gibt es einen ganz, ganz großen Baum. Wir wissen davon nur den Namen, Baum, Sidra. Und das ist über dem siebenten Himmel sehr, sehr, sehr groß. Und dort hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jibril gesehen, als er emporgehoben wurde, in seine richtige Wesen, wie er aussieht. Und da sagt Allah, bei diesem Baum, dort, wo er war, der Paradiesgarten der Zuflucht ist. Da liegt das Paradies. Es steht eine eindeutige Ayah, dass dort das Paradies ist. Indaha jannatul ma'wa. Dort ist das Paradies der Zuflucht. So ein anderer Hadith, der ist in Tirmidhi, Hassan. Als Mohammed sallallahu alaihi wasallam emporgehoben wurde in Leilat al-Isra, er hat Ibrahim, der Prophet Ibrahim, gesehen. Er hat ihn getroffen im Himmel. Ibrahim alaihi salam sagte zu Mohammed sallallahu alaihi wasallam: Ja Mohammed, aqri' ummataka minni salam. وأخبره أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Was heißt das? Ibrahim sagt zu Muhammad: Ja Muhammad, sag deiner Nation erstmal einen schönen Gruß von mir. Er begrüßt uns. Er hat das uns gegeben. Er begrüßt uns. Deswegen sagen wir: Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Er sagt: Grüß deine Nation von mir und sag ihnen von mir eine Information. Das ist die. Sag ihnen, dass der Paradiesgarten schön ist und rein und sauber und ihr Wasser ist köstlich. Und sag ihnen, die Bepflanzung im Paradies geschieht durch Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Was heißt das? Wenn du Subhanallah sagst, es wird ein Baum gepflanzt für dich. Wenn du Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sagst, es wird eine Palme für dich gepflanzt. Die Gelehrten sagen zu diesen Leuten, zu diesen unwissenden Leuten: Subhanallah. Muhammad sagt uns: Willst du dein Paradies jetzt gestalten? Willst du sie pflanzen? Dann sag Subhanallah. Wenn du Subhanallah sagst, es wird gepflanzt. In einem Hadith, Sahih, bei Tirmidhi, Hadith Hasan Sahih: Man qala Subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil Jannah. Derjenige, der Subhanallah wa bihamdi sagt, ein Wort. Wallahi, wir verlieren so viele Zeit. Du bist auf der U-Bahn, du sitzt und du verschwindest deine Zeit. Und du guckst da und da und alles geht verloren. Sag Subhanallah wa bihamdi. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Eine Palme wird für dich gepflanzt. Eine Palme wird für dich gepflanzt. Die Gelehrten sagen: Ihr Leute, ihr behauptet, dass das Paradies nicht da ist. Warum? Sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du das sagst, dann passiert sowas. Wo? Das Paradies ist da. Außerdem, sie sagen, wir haben im Koran mehrere Ayaten, die deutlich sagen, dass das Paradies da ist. Ich habe eine gelesen. Beeilt euch um Vergebung eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist, die ist für die Gottesfürchtigen vorbereitet. Was heißt das? Sie ist da. U'iddat lil-muttaqin. Sie ist für die Gottesfürchtigen bereitgestellt, schon bereit. In der anderen Ayah heißt das auch so: U'iddat lil-ladina amanu billahi wa rusulihi. Die ist bereit gehalten für diejenigen, die an Allah glauben und an seine Propheten. Das ist eine eindeutige Ayah, die nicht keine mehrdeutige Sinn braucht. Noch eine andere Sache, liebe Geschwister. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber, er erzählt uns in Bukhari, dass er im Paradies drin war. Als er emporgehoben wurde, er ist im Paradies reingekommen und er hat einen Fluss gesehen. Die Kanten von dem Fluss sind weiß. Und er hat von dem Fluss, von dem Sand dieses Flusses genommen. Und das war Muschus. Und dieser Fluss ist weiß, aber schmeckt sehr, also schmeckt köstlich und süß. Und dann sagt er: Was ist das, ja, Jibril? Er sagt ihm: Das ist Al-Kautar. Bach von Kautar. Das ist Al-Kautar. Allah hat dir das extra vorbereitet. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war im Paradies drin. sie gesehen. Dann sagen sie zu den Leuten, was sagt ihr dazu? Das ist eindeutig. Außerdem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das war mit seinem Wesen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch vom Paradies geträumt. Das im Leben des Islam war mit seinem Wesen. Außerdem hat er vom Paradies geträumt. Der Hadith ist auch in Sahih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, gestern, er sagt zu seinen Gefährten, gestern habe ich einen Traum gehabt. Der Traum des Propheten ist wahr. Alle Propheten, wenn sie träumen, das ist richtig, wie in Tatsache ist. So, das ist ein Fundament im Islam. Dann hat er gesagt, ich habe geträumt. Ich war im Paradies laufen und so spazieren gehen. Und dann habe ich einen sehr schönen Palast gesehen, aus Gold. Und da habe ich eine Frau gesehen, die vor dem Palast ist, sitzt, ein Hur'in. Dann hat er gefragt, oh, wem gehört dieses Palast? Dann sagt ihm der Engel, das gehört Umar ibn al-Khattab. Umar war sitzen, er beginnt zu heulen, er beginnt zu weinen. Er weint. Und dann sagt er ihm, und als ich wusste, dass das zu Umar gehört, bin ich mit dem Rücken, habe ich den Rücken gegeben und bin ich weggegangen, weil ich weiß, dass Umar ibn al-Khattab sehr eifersüchtig ist. Und ich wollte dort gar nicht näher. Umar ibn al-Khattab hat geweint und er sagt ihm, ja Rasulallah, amin ka'adha, soll ich von dir eifersüchtig sein? Niemals! Ja Rasulallah, amin ka'adha, das ist ein Traum, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Ein anderes Mal hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch einen Traum gesehen, wo er sogar, nicht ein Traum, er war mit dem Gefährten in einer Schlacht. Und er sagt, Allah hat mir das Paradies gezeigt, mit einer Weise, die wir nicht kennen. Keiner darf hier spekulieren. Da gibt es andere Gesetze. Vergisst diese Naturgesetze, die es hier auf diesseitigen Leben gibt. Dort gibt es andere Gesetze. Derjenige, der hier die Gesetze erschaffen hat, hat dort andere Gesetze erschaffen. Nur ein Beispiel. Wisst ihr, wie im Paradies und wie in der Hölle die Menschen groß sind? In der Hölle ein Zahn oder ein Weißzahn von einem Menschen in der Hölle ist so groß wie der Berg von Uhud. Stellt euch mal vor, wie gewaltig und wie groß dieser Mensch ist, dass er die Strafe Allahs schmeckt. Und die Männer und die Frauen im Paradies sind auch groß. Damit wir das Paradies genießen mit einer Kraft. Und wir sehen was anderes. Und wir sind sehr, sehr schön. Und sie werden immer schöner. Situna Dira. 60 Ellen, wie heißt das? Ellenburg. Sind wir groß. So sind die Menschen im Paradies. Da könnt ihr vorstellen, dass dort andere Gesetze herrschen als hier, was Allah Ta'ala erschaffen hat. Also, wir sagen zu diesen Leuten, das Paradies existiert schon. Al-Imam Ahmad, radiallahu anhu, der die Rechtsschule gegründet hat, Al-Imam Ahmad hat diejenigen bezeichnet, die das verleugnen, das Paradies existiert, als Mubtadi'a, das sind Neuerungsträger, als Dalalin, Irregehende, und noch, er hat gesagt, Kafaru bin Jannah, sie haben dadurch das Paradies verleugnet. Hier steht bei Kitab al-Tabaqat von Abu Hussein, er sagt, dass Imam Ahmad gesagt hat, قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها وخلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. Sinngemäß heißt, er sagt, das Paradies und die Hölle sind beide erschaffen. Und Allah Ta'ala hat drin auch vieles erschaffen. Und sie werden niemals in die Nichte gehen und niemals vernichten. Und wenn ein Neuerungsträger und ein Irregehender kommt und sagt uns, Allah sagt im Koran, dass alle sterben werden, und er nimmt diese mehrdeutige Eier, um damit das zu beweisen, dann sagen wir ihm, es ist richtig. Alles wird sterben, den Allah Ta'ala die Vernichtung geschrieben hat. Richtig. Alles wird sterben, dem Allah Ta'ala die Vernichtung geschrieben hat. Die werden alle sterben, aber das Paradies und die Bewohner des Paradieses, die dort sind, sie sind dafür erschaffen, dass sie ewig und immer bleiben. Aber sie hatten einen Anfang. Allah hat weder Anfang noch Ende. Allah ist der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Subhanallah. Er sagt auch in einer anderen Überlieferung über Ahmed, وأن الجنة والنار مخلوقتان كما خلقتا كما جاء الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله وبالقرآن كافر بالجنة والنار يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إرزاقت الإمام أحمد. Al-Jannah wal-Nar und Jahannam sind erschaffen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Muhammad ist da reingekommen und er hat Palast gesehen und er hat die Kauter gesehen und er hat die Hölle gesehen und. Und derjenige, der anderes behauptet als das, er hat Muhammad selber verleugnet, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat den Koran auch verleugnet. Und er hat auch das Paradies und die Hölle verleugnet. Er muss zur Reue gefordert werden. Wenn er sich nicht bereut, der Richter in der islamischen Staat regiert für ihn mit Todesstrafe. Warum? Weil er hat ein Fundament des Islams ab- und verleugnet. So sagt der Imam Ahmed. Deswegen, wir glauben daran fest, wie Allah uns im Koran und wie Muhammad s.a.w. in der Sunna gesagt hat, das Paradies erschaffen sie. Aber wir sind ihrer Meinung in einem Fall, wenn wir sagen, das Paradies ist erschaffen, aber es ist noch nicht vollkommen. Richtig. Da kommt immer noch was rein. Und immer wird daran kommen. Immer. Und der Beweis ist, jedes Mal, wenn du Subhanallah sagst, kommt eine Palme. Da sind wir eurer Meinung. Sie ist da, aber noch nicht vollkommen. Jeder macht sie schön wie nach seiner Tat. Deswegen tut gut. Das sind die, wie du dein Paradies gestatten kannst. Schön. Tu gut und mache gute Sachen, damit Allah Ta'ala dir das Beste gibt. Guckt mal, liebe Bruder und Schwester, wenn jemand dir sagt, guck mal, da liegen 1 Million Euro, bar, da. Aber du musst diese 100 Meter laufen auf Glas und auf vielleicht ein bisschen Feuer und ein bisschen, damit du das erreichst. Ja? Du kannst Methoden finden, wie du ganz schnell machst und vielleicht geschädigst und danach von 1 Million Euro machst du vielleicht was, damit du das mit Kosmetik vielleicht machst, oder weiß ich nicht. Ein Beispiel nur. Allah Ta'ala sagt dir, das Paradies ist da, ist erschaffen. Vor dem Paradies gibt es Gebet, Fasten, geduldig sein, guter Charakter, kein Unrecht tun, tugendhaft sein, kein verbotene Wege gehen, keine nackte Frauen gucken. Und sowas. Damit erreichst du das Paradies. Würdest du das schaffen? Derjenige, der dumm ist, er geht nicht da rein. Allah Ta'ala im Koran beeilt. Beeilt euch. Beeilt um Vergebung von eurem Herrn und um das Paradiesgarten. Und den Paradiesgarten. Das, damit ist das gemeint, dass wir gute Taten verrichten und immer uns besser verbessern. Wo liegt das Paradies? Wo ist die? Es gibt mehrere Ayat, auch im Koran, die uns deuten, dass das Paradies oben ist, über die Himmel. Ha? Allah Ta'ala sagt, wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wurde. Mujahid, das ist einer der größten Gelehrten vom Koran. Er hat von Ibn Abbas genommen. Und Ibn Abbas ist einer der Gelehrten von Sahara. Er sagt, was euch versprochen wurde, heißt in dieser Ayah Al-Jannah. Paradies. Also, wo ist die? Oben. Im Himmel. Wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wir haben Überlieferungen, die uns genauer sagen, wo das genau liegt. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, in seinem Buch Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah mit seiner Überlieferungskette bis Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, dass Abdullah ibn Salam, ein Gefährte, gesagt hat, أن أكرم خليقة الله أبو القاسم وإن الجنة في السماء. Der Hadith ist رواه أبو نعيم auch. Abdullah ibn Salam hat gesagt, der Beste, den Allah Ta'ala erschaffen hat unter den Menschen, ist Muhammad, Abu al-Qasim. Und Jannah ist in den Himmel. In den Himmel. Ibn Abbas sagt, der Hadith ist bei Muammar ibn Rashid, er sagt, Al-Jannatu fawqa as-samaa' as-sabi'ah. In einer anderen Überlieferung, fawqa as-samaa' ar-rabi'ah. Wa yaj'aluha Allahu haythu sha'a yawm al-qiyamah. Ibn Abbas sagt, das Paradies ist über den siebten Himmel. Eine andere Überlieferung ist über den vierten Himmel. Am Tag der Auferstehung stellt sie Allah Ta'ala da, wo er will. Da, wo er will. Eine andere Überlieferung von Ibn Abbas, radiallahu anhu. Er sagt, ein Hadith in Sahihain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Jannatu mi'atu daraja. Ma bayna kulli darajatin kama bayna as-samaa'i wal-ard. Al-Jannah ist in 100 Stufen. Zwischen jeder ersten und zweiten Stufe wie der Abstand zwischen Erde und Himmel. Und davon ziehen die Gelehrten, dass das in Höhe geht. In den Höhen geht. Und deswegen ist es oben. Ein anderer Hadith, sahih, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الأرض. Er sagt, wenn du Allah bittest, dann bitte um Firdaus. Al-Firdaus ist die beste Paradies und die höchste Paradies. Ist das beste und höchste Paradies. Über Al-Firdaus ist Allahs Thron. Die Decke von Firdaus ist Allahs Thron. Und von Firdaus stammen alle Bächen und Flüsse. Komm, alle Bächen und Flüsse. Deswegen, in einer anderen Überlieferung, wo ist Arsch al-Rahman, Allahs Thron? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in einem Hadith sahih. Zwischen der Erde und Himmel ist ein Abstand von 500 Jahren. Messina 500 Jahre, eine Reise von 500 Jahren. Und zwischen der ersten Himmel und zweiten Himmel ist auch 500 Jahre. Und so geht es weiter, bis er gesagt hat, und bis zum siebten Himmel, über den siebten Himmel ist Wasser, sagt Muhammad. Wasser. Über das Wasser ist der Thron Allahs. Der Thron Allahs. Und über dem Thron ist Allah. Und er ist mit uns, mit seinem Wissen. Er weiß, was wir sagen. Er kennt und weiß Bescheid über jeden Platz, was von einem Bau fehlt und wo es fehlt. Über jeden Kernchen, was in tiefsten Orten der Meere gibt. Er weiß das Verborgene und er ist über sein Thron, subhanahu wa ta'ala. Heute wissen wir, dass das Paradies erschaffen ist und die Beweise dafür, aber auch, wo das Paradies ist und die Beweise dafür. Weil es viele Fragen gibt, werde ich inshallah die Fragen beantworten. Und inshallah ab nächster Woche fängt es richtig an mit Paradiesbeschreibung. Bevor ich mit der Frage anfange, ich wurde das letzte Mal von einer Schwester gefragt, dass sie, dass ihre Mutter, dass der Mann ihrer Mutter, also Stiefvater, dass der Mann ihrer Mutter, ob sie vor ihm ohne Hijab sein darf. Nach dem Unterricht und nach der Sitzung ist mir die Ayah von Surat Nisa gefallen, wo Allah Ta'ala alle Leute zitiert, die für den anderen verboten sind, für die Heirat. Deswegen, sie darf ohne Kopfbedeckung, ohne Hijab vor ihrem Stiefvater sein. Weil der Stiefvater liegt unter den Maharim in Surat An-Nisa. Allah Ta'ala sagt: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي صُدُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Hier sind alle Leute in einer Eile gesammelt, die für dich verboten sind, dass du sie heiratest. Dazu gehört der Stiefvater, wenn er aber mit der Mutter richtig verheiratet ist, das heißt auch in Ehebett gegangen ist. Wenn er mit ihr nicht in Ehebett gegangen ist und sie ist gestorben, sag ich mal, sie haben gerade geheiratet, aber es war noch nicht richtig, er ist nicht mit ihr ins Bett gegangen, er darf diese Frau heiraten. Solange er mit ihrer Mutter nicht in ihr Bett geschlafen hat. Hier sagt Allah Ta'ala im Koran deutlich: Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicher Seite, eure Tanten mütterlicher Seite, die Nichten, eure Nährmütter, also die Milch geben, Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter. Das ist das. Eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Eingegangen seid heißt, denen ihr bei Geburt habt. Und wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Ländern hervorgegangen sind, und verboten ist es euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außerdem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergeben und barmherzig. Deswegen, diese Antwort wollte ich unbedingt heute nochmal geben, dass ich der Schwester nochmal richtige Antwort gebe. Jetzt kommen wir zu den heutigen Fragen. Hier war das erste. Wie geht es dem krebskranken Bruder? Wallahi, es geht ihm, alhamdulillah, ein bisschen besser. Er ist nicht mehr in Intensivstation. Er ist in Hals-Nasen-Ohren-Station. Wenn die Brüder ihn besuchen werden, wir möchten, das wäre eine sehr große, gute Tat, was ihr verrichten könnt. Wenn du zur Charité hingehst, da gehen mit dir 1000 Engel auf der Straße. Du siehst sie nicht. Was machen sie da? Sie bieten für dich, Allahumma ghfir lahu. Ja Allah, vergibe dem Mann. Ja Allah, vergibe ihm. Wollt ihr das nicht? Deswegen, wenn du jemanden krank kennst, besuch ihn. Der Mann ist in Hals-Nasen-Ohren-Station, aber er ist noch in einem schwierigen Zustand. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn gesund macht. Und dass er ihn heilt. Allahumma shfihi shifa'an la yubadiru saqama. Allahumma shfihi warhamhu ya rabbal alameen. Allahumma khaffif anhu. Allahumma wasabbirhu. Allahumma warzuqhu as-sabr wa s-silwan. Allahumma aj'al maradahu. اللهم اجعل مرضه ماحيا له للذنوب، اللهم اجعل مرضه غاسلا له للذنوب، اللهم باعد بين ذنوبه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر له بهذا المرض، اللهم واشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اعجل شفاءه، اللهم اعجل شفاءه، انك انت الشافي واذا مرضت فهو يشفين، اللهم انك انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اللهم اشف مريضنا هذا شفاء لا يغادر سقما، آمين آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kannst du bitte, bevor du am Anfang der Sitzung rezitierst, also schon vorbei. Ich versuche, inshallah, ab nächster Woche sage ich euch, bevor ich Koran rezitiere, dass ich euch sage, in welcher Sura. Ist die Frau von meinem Vater, die er nach dem Tod meiner Mutter geheiratet hat, genauso eine Mutter im Islam? Oder welchen Stellenwert hat sie für mich, Schwester, Tante oder Mutter? Die ist wie Stiefmutter. Ja? Wie Stiefvater und Stiefmutter. Deswegen, Mutter, leibliche Mutter, das ist was anderes. Aber zu dieser Frau musst du auch die Ehre geben. Und Achtung, und die liegt fast in der Stelle deiner Mutter. Und deswegen mit Achtung und nicht verletzen. Und um sie kümmern. Was ist deine Quelle, also mit dem Paradies erschaffen, mit der Hand Allahs? Das werden wir inshallah in den nächsten Kapiteln bearbeiten. Was machst du da? Zwei kleine Fragen. Erstmal eine. Die wichtigste. Gib die wichtigste. Gute Frage. Im Paradies muss man da beten? Liebe Brüder und Schwestern, im Paradies werden die Leute Allah Ta'ala sehen. Und sie werden vor ihm niederwerfen, wenn sie ihn sehen. Und dann sagt Allah Ta'ala, hebt euch. Ihr habt eure Pflicht schon erfüllt. In Dunya. Allah braucht nicht unsere Niederwerfen. Er braucht nicht unsere Gebete. Er ist reich, subhanahu wa ta'ala. Deswegen im Paradies bist du nicht verpflichtet, dass du deine Gebete verrichtest oder dass es Gebote gibt, die du halten musst und so. Im Paradies liegst du in Frieden. Bist du in Frieden. Du hast im Paradies Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wenn die Leute im Paradies eintreten, dann ruft ein Engel, Ya Ahl al-Jannah, inna lakum fiha, an ta'ishu fala tamutu, wa an tasihu fala tasqamu, wa an tashifu fala tahrabu. O ihr Paradiesbewohner, wir hören diese Stimme. Alle sind, oh, da gibt es etwas zu sagen. Da sagt er uns, O Paradiesbewohner, im Paradies werdet ihr ewig gesund bleiben und niemals eine Krankheit haben. Allahu Akbar. Im Paradies werdet ihr immer jung bleiben und niemals werdet ihr alt. Und dann sagt er, und ihr Paradies werdet ihr ewig bleiben und niemals werdet ihr sterben. Allahu Akbar, was ist das von eine Glückseligkeit, was es gibt? Allah lässt dich ewig glücklich und du hast das Beste. Subhanallah, habt ihr mal gesehen, nicht ein Palast, nicht ein Haus, nicht mal eine Mauer, nicht mal eine Säule gesehen, die mit Gold, Bausteine sind mit Gold, Bausteine sind Gold, die Bausteine im Paradies, deiner Paläste sind Gold und Silber. So sagt Allah und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Stellt euch mal vor, wir gehen ja raus in diesseitigem Leben. Und du guckst hier Steine manchmal, ja? Was für Materialien sind diese Steine? Granit oder Zement und sowas, ja? Wisst ihr, wie die Steine im Paradies sind? Du gehst raus, da liegen viele Steine, aber die Steine sind Perlen, Al-Lu'lu' und große Diamanten und Rubinen. Das sind die Steine, die du in deinem Paradies hast. Was ist das für ein Luxus? Da hast du das nur als Steine, subhanallah. Im Paradies, es gibt eine Sahih-Hadith darüber. Deswegen, ich wollte mich nicht beeilen. Ab nächste Woche geht es inshallah los, aber nur als Hinweis, die Bäume. Wir wissen, dass der Baumstamm hier von Holz ist. Richtig? Wisst ihr, wenn der Baumstamm der Stamm dort ist, im Paradies, der Baumstamm ist aus Gold. Nimm das so. So sagt Mohammed Fassel. Der Baum geht hoch, der Baumstamm ist Gold. Ist aus Gold. Und die Früchte, die von dem Baum kommen, die sind so groß wie die Krüge. Kennt ihr die Krüge? Die Wasserkrüge, diese große, die sind im Dorf. So eine große Kugel. So sieht die Früchte von dem Baum. Subhanallah. Da sprechen wir nicht über die Vögel, wie die aussehen, und über die Pferde und wie die aussehen. Und über andere Tiere, das lassen wir inshallah ta'ala nächste Woche. So, hier. Kannst du noch eine Stelle erzählen, wo der Prophet denkt sie? Weil wir werden ja erst alle offen und dann sehen wir uns. Genau. Aber jetzt gehen wir erst mit die Tore auf. Ja. Kannst du noch erzählen, die bleiben auch das Paradies gesehen? Ja, wenn er ihnen sagt, wenn die Frage ist, wenn Ibrahim zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wie das Paradies aussieht, heißt das, dass Ibrahim das gesehen hat? Klar. Das ist das. Nein. Guck mal, das ist nicht geträumt. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war mit seinem Wesen dort, im Himmel, mit seinem Wesen. Aber er hat Ibrahim getroffen. Was? Wie hat er ihn getroffen? Eine Bedeutung dafür, so ist Ibrahim auf der Erde begraben. Aber die Seelen von Allah subhanahu wa ta'ala, er kann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das zeigen mit einer Weise, die er will. Verstehst du, obwohl sein Körper da liegt, aber seine Seele und so, er kann, wenn er das Verborgene schon sieht, dann sieht er das auch. Und deswegen, er hat mit Ibrahim da gesprochen, wie und das Allahu a'lam. Das liegt im Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Darf man Musik hören? Guckt mal, liebe Brüder und Schwestern, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns in Sahih al-Bukhari, der Hadith ist gesund, verboten, dass wir die Musikinstrumente benutzen oder hören. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Sahih al-Bukhari, es wird eine Zeit kommen, wo die Muslime das als halal sehen, dass man Unzucht geht, dass man mit einer Frau schläft, oder ihr Kinder. Und dass sie auch Wein und Alkohol als Halal sehen. Und es wird dieser Zeit kommen, wo sie auch Musikinstrumente als Halal sehen. Das heißt, die gehört zum Haram-Sachen. Und die ist Mismar von Masamir Shaitan, das sind die Flute des Satans. Damit kommt er zu deinem Herz rein und er gewinnt dich. Deswegen mach dein Herz mit Allah Ta'ala voll und mit Erwähnung von Allah Ta'ala. Wallahi, willst du eine viel schönere Musik hören, wenn der Wind auf den Bäumen im Paradies schlägt und da kommt diese Musik und diese Melodie, was du niemals in deinem Leben gehört hast. Und die Musik ist schon beendet und du hörst weiter. Du denkst, das ist immer noch da, aber das ist nur der Klang, den du noch hast, dass du sowas niemals vergessen kannst. Ja, das ist die beste Musik. Verkaufst du diese Musik mit Jazz? Verkaufst du diese Musik mit Beethoven, heißt du? Heißt er so? Beethoven? Was ist das? Das gehört zu Dunja-Sachen. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, macht euer Herz voll mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du etwas in diesseitigem Leben schön siehst, dann denke an das Paradies, dass du was viel Besseres hast, wenn du an die Gebote Allah ta'ala hältst. Dankeschön. Aber warte mal, sag ihnen, sie sollen nichts mehr schreiben. Reicht. Darf man an? Guck mal, wir reden jetzt über Musik, nicht über Gesang, Lieder. Lieder ist was anderes. Lieder, diese Anashid, diese gute islamische Lieder, wo es gut gesprochen wird, das ist halal. Halal. Da haben wir jetzt gerade über Musik, Instrumente gesprochen. Aber Lieder ist was anderes. Solange die Lieder ein Ziel, ein gutes Ziel erfüllen, dass du eine Erinnerung über den Jenseits oder über Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder solche Sachen oder auch um guten Charakter beizubringen für die Kinder und so, ist das kein Problem. Warum? Vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gesungen. Vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einer hat gesungen, sie sagt: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Sie hat ein langes Lied gesungen und dann kam sie auf einen Satz, wo sie sagt: Und unter uns ist ein Prophet, der weiß, was morgen geschieht. Dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Hier, stopp. Stopp. Das nicht. Sagt er ihr: Das nicht. So war es schon mal gut. Das aber nicht. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Nur Allah kennt das Verborgene. Aber wenn Allah ihm was sagt und was zeigt, okay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gehört, auch als man in Medina kam, als sie ihn empfangen haben mit Liedern. Ja? Aber wie gesagt, die Lieder, solange sie nicht mit diesen Musikinstrumenten sind, inshallah ta'ala, ist das kein Problem. Kann ein Mensch vom Shaitan besessen werden? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Ein Mensch kann von Shaitan besessen werden. Allah Ta'ala hat das im Koran gesagt. Wo Iblis, la'anahullah, er sagt: فَلَأُشَارِكَنَّهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Ich werde mit ihnen ihre Gelder und ihre Kinder teilen, dass ich sie auch da, meinen Teil auch davon nehme. Und in eine andere Eier, dass er sie stört, bis sie in die Irre gehen. Und das ist eine Methode vom Shaitan. Wenn er jemanden in die Irre bringt, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, er benutzt diese Methode, solange dieser Mensch keinen Schutz hat. Guckt mal, wir haben einen Schutz gegen Shayatin. Und dieser Schutz sehen Sie. Sie sehen das. Irgendwie. Und wenn Sie diesen Schutz sehen, der berührt dich nie. Und deswegen, wenn du dein... Salam alaikum. Schon gut. Hast du ihn? Ja. Glaub mir. Wenn du diesen Schutz nicht hast, indem du deine Gebete nicht mehr richtest, deine Waschung nicht bewahrst, da bist du in Gefahr, dass der Shaitan dich berührt. Und deswegen, was kann man dagegen tun? Erstmal, als Schutz, bevor, dass der Shaitan dich nicht berührt, versuch mal immer in der Waschung zu sein und versuch mal deine Gebete rechtzeitig zu verrichten. und Allah Ta'ala zu erwähnen, die Schutzsuren morgens und abends zu zitieren und gläubig zu sein und Allah zu fürchten und dich von den Sünden zu entfernen. Wenn das aber wenn jemand damit berührt ist, Allah soll uns alle davon bewahren, es gibt alhamdulillah Lösung, leichte Lösung. وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala sagt, in dem Koran gibt es eine Heilung für alle, für die Gläubigen. Und er sagt, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. In dem Koran gibt es ein Shifa, eine Heilung für die Menschen. Und deswegen, der Koran ist deine Heilung. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Und wenn du den Koran liest, dann schafft Allah Ta'ala zwischen dir und den Feinden ein trennbares Band, trennbare Wand, der dich vor ihm schützt. Und deswegen, er muss sich selber belesen, am besten. Er muss kämpfen, indem er viel Koran liest und Koran hört und kämpft. Der Shaitan kann niemals in einem Körper bleiben, der immer Koran liest und die Gebete verrichtet. Das ist wie Feuer für ihn. Oder belesen werden bei einem Scheich, gehst du zu ihm, er beliest dich, dass der Shaitan flüchtet. Weil der Shaitan, der kann nicht vor dem Koran aushalten. Auch die Schwester schreiben 5 Fragen und 6 Fragen. Bitte nur eine Frage. Stimmt das, dass wenn man 100 Mal La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, sagt, dass Allah seine Sünden verzeiht, es gibt ein Hadith. Entschuldigung, du sagst immer zu einem Scheich, gibt es Scheich und gibt es Scharlatane, damit man sich... Sehr gut, okay. Ich meine damit, dass du zu einem Scheich gehst, der dich beliest. Bitte, hier musst du aufpassen, zu wem du gehst. Nicht zu einem anderen Scheitan, Menschen-Scheitan, der wal'iyadu billah mit Shayatin arbeitet. Der geht zu jemandem, der auf dem Weg Allahs ist. Geht zu jemandem, die Menschen kennen über ihn nur das Gute. Geht zu jemandem, der keine Geheimnisse vor dir hat. Nicht, dass du zu ihm kommst, er sagt, der sitzt da. Und er macht... Und du weißt gar nicht, was er sagt. Und dann gibt er dir etwas hier im Papier und zugeschlossen und mit Faden zugeschlossen. Er sagt dir, hier, hink das. Und vorsicht, dass du das aufmachst. Aha! Wann war das als Geheimnis? Wann war die Religion Geheimnis? Warum soll ich das nicht aufmachen? Warum? Diese Leute, die sowas tun, ihre Weise ist nicht gut. Der Beste ist derjenige, der Koran liest und nur Koran. Und derjenige, der dir Ratschläge gibt, dass er dir sagt, ich habe Voraussetzungen dafür, dass du geheilt wirst. Du sagst ihm was? Er sagt ihm nicht, schlachte eine schwarze Huhn oder schlachte eine schwarze Ziege. Nein, er sagt dir, schlachte den Scheitan, indem du deine Gebete verrichtest. Steh im Morgensgebet, lies so und so viel im Koran. Das ist ein guter Gläubiger, dem du vertraust. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, passt auf, wohin ihr geht. Es gibt Gläubiger, die euch belügen und die euch zeigen und sagen, dass er Geheimnisse besitzt und dass er dich heilen kann, sie machen dich noch mehr kaputt. Und deswegen nur mit Koran und durch Koran wirst du geheilt, bi idnillahi azza wa jalla. Ja? Wann ist das Gebet? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, am Tag 100 Mal sagt Allah, Allah Ta'ala vergibt ihm 100 Sünden und schreibt ihm 100 gute Taten und er macht das so als Lohn, als hätte er eine Gefangene frei gelassen hat, also mit Geld. So ist das im Lohn. Und deswegen verpasst das nicht. Es gibt ein Hadith, wenn du Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, hundertmal am Tag sagst, Allah vergibt dir deine Sünden alle, auch wenn sie wie der Schaum und wie die Meere sind und wie der Sand ist, egal wie viele Sünden du hast, sag subhanallah und behandle subhanallah al-azim hundertmal. Eine Schwester braucht ein Bittgebet für ihren Sohn namens Isa, der im Krankenhaus ist, Allah yashfih. Der will die Mutter die Stadt will die Mutter verkleiden und das ähnliche ja, entziehen. Jugendamt, weil die Mutter in die Moschee geht und Kopftuch trägt und die es nicht wollen, dass es wie zur Mutter kommt. Also sinngemäß, dass sie schafft, sagt die Schwester, sie wollen ihren Sohn weg, von ihr wegnehmen, weil sie nach ihrer Meinung so Kopftuch trägt und vielleicht erzieht sie ihn streng und so und so. Wenn das der Fall ist, Allah Ta'ala soll dir helfen, Uchti. Und du musst Allah Ta'ala beten und verrichte deine Bittgebete in der späteren Nacht. Und wir beten für deinen Sohn und für ihr Sohn, für diese Schwester, Sohn, dass Allah Ta'ala ihn heilt. Allahumma shfihi shifaa'an la yubadiru saqama. اللهم ارحمه واشفيه يا رب العالمين اللهم داويه يا رب العالمين اللهم اشفيه يا رب العالمين اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبعد كيد الكائدين عن هذه الأم اللهم أبعد كيد الكائدين عنها اللهم يسر أمرها وفرج كربها يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد. Was soll eine Schwester machen, wenn der Mann von seiner Frau den Kopftuch abzunehmen? Sie darf ihm nicht gehorchen. Möge Allah Ta'ala den Bruder im Paradies und Allah Ta'ala den gläubig? Egal ob gläubig ist oder nicht gläubig. Ja. Das geht nicht, schau. Warte mal. Schwester bittet für mich Paradies. Allah soll uns alle Paradies geben und soll uns alle ins Paradies bringen und soll uns ohne starke und schwere Abrechnung zum Paradies bringen. Allahumma la tahrimna min al-Jannah. Allahumma adkhilna al-Jannah bi-rahmatik. Allahumma adkhilna al-Jannah bi-rahmatik. Allahumma ij'alna ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. اللهم اجعلنا مع أوليائك المقربين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الجنة اللهم حبب إلينا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم وفقنا للجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين آمين حبيب أبعاد. نعم أخي Der Bruder sagt, die Frau, die Bittgebete verrichtet, aber die hat keine Bedingung, was Allah Ta'ala als Pflicht für sie geschrieben hat. Sie macht sowas nicht, sie erfüllt diese Gebot nicht. Ist ihre Bittgebete angenommen? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Aber sie liegt in Gefahr. Allahu A'lam. Allah bittet, Allah Ta'ala nimmt ihre Gebete, solange sie einen guten Glauben im Herzen hat. Weil Allah Ta'ala sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O meine Diener, die viel Sünden gegen sich selber gemacht haben, lasst nicht die Hoffnung vor Allahs Barmherzigkeit. Er vergibt alle Sünden. Deswegen, das hat damit nichts zu tun. Wir haben einen Beweis, wo Allah das Mitgebiet nicht annimmt. Das, wenn jemand sich von Haram ernährt. Wenn jemand sich von Haram ernährt, von Haram geht, er kann lange Zeit beten, dass Allah Ta'ala ihm vergibt und. Nichts. Es geht alles in die Nichte. Aber wie diese Frau, die keine Bedingung hat, sie soll Allah Ta'ala beten, Allah auf Gottes Willen. Was? Nein. Gottes Willen. Nein. Er sagt, ist das Kufr, dass diese Frau keine Bedingung macht, ist die Kafira, also nicht Muslime? Nein, ach. Sie ist aber eine Sünderin. Und sie hat eine große Sünde. Sie hat eine große Sünde. Aber Muslima ist sie. Sie kann Kafira sein, wenn sie die Bedingung der Frau ablehnt. Und sie sagt, ich bin dagegen. Und ich lehne das vom Koran und von Sunna ab. Dann ist diese Frau Kafira und Iyadu Billah. Ja? Aber auch das Gleiche. Der Bruder sagt, die Frau fragt, mein Mann sagt mir, du sollst keine Kopftuch tragen. Soll ich ihm zuhören? Ich sage, nein, du darfst nicht. Aber auch die Frau, die zu ihrem Mann sagt, du sollst deinen Bart wegmachen, er darf sie nicht, ihr nicht gehorchen. Ja? Weil das gehört zu unserer Religion. Er darf ihr nicht gehorchen. Amen. Ist der Bart bei Mann inshallah, wir kommen inshallah noch dazu, wenn wir in Fiqh Sachen kommen, dann sprechen wir darüber. Ansonsten, der Bart gehört zur Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Männer seiner Nation befohlen, dass sie die Bärte machen. Ja, er hat sie befohlen. Er sagt, Hufu shawal, au Ustu shawal, ihr sollt diese Lippen kürzen oder schneiden, das ist mehrdeutig, und ihr sollt eure Bärte wachsen lassen. Warte mal, wir können nicht so viel fragen. Ich gebe ja auch die Antwort. Wenn du hörst, es reicht dir nicht an. Wenn du hörst, es ist hart, dass du die Bart wegschneidest. Ist das nicht eine Antwort? Reicht. Und deswegen, die Gelehrten des Islams verbieten für einen Mann, dass er den Bart abschneidet. Aber ich, darüber spreche ich jetzt nicht gerne in dieser Zeit, weil viele Kinder sind neu. Und sie müssen erstmal ihre Religion lernen, damit wir Schritt für Schritt der Glaube erstmal, dass er im Herzen ist. Dann macht man das mit Liebe und mit Überzeugung, inshallah. Ja? Letztes Mal hattest du gesagt, ich muss vor allem, das habe ich schon, das mit Stiefvater, das habe ich schon